Eine Delegation der Partei der Arbeit Koreas unter Leitung von Lee Soo-young, Mitglied des Politbüros und stellvertretendem Vorsitzenden des Südkorea der Partei, verließ am 11. August mit Maschine Pyongyang, um an dem 7. Parteitag der Volksbefreiungsbewegung Angolas teilzunehmen und dann die afrikanischen Länder zu besuchen.